Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tonglis zufolge hielt das Nordmaßnahmekomitee für Verteidigung der heiligen Städte Songju vom Wohnbuddhismus Südkoreas am 10. Dezember vor dem südkoreanischen Verteidigungsministerium die Kundgebung vom Tag für die Aktion vom Wohnbuddhismus ab und trat dabei für die völlige Ungültigmachung des Beschlusses zur Stationierung von Saat ein.